Zivilisation. Leben, leben, um uns herum und mittendrin ein Stück Land abgesteckt. Oder eine Fabrik, in die keiner seine Nase steckt. Verbrannte Erde, Schüsse in der Nacht, Bombenteppich, U-Boot-Jagd. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, normalste Stadt seit langer Zeit. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, normalste Stadt seit langer Zeit. Kostbommel im Erdnussland. Was übrig bleibt, wird Entwicklungshilfe genannt. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, normalste Stadt seit langer Zeit. Ernstfall, es ist schon längst so weit. Ernstfall, normalste Stadt seit langer Zeit. Ich sehe schon.